20. Abschnitt: Pyramiden und Stufenberge. Wohin die Germanen kamen, legten sie als kulturellen Mittelpunkt ihrer Gemeinden und Gaue heilige Versammlungsplätze an, die je nach der Größe der Siedlung oder des Gaues kleiner oder größer waren. Alle waren nach demselben Muster gebaut und bestanden in der Regel aus 1 bis 3 kreisförmigen oder elliptischen Ringwällen oder Stufen. Sie hingen aufs Innigste mit der Verehrung der Sonne zusammen, die nach den schrecklichen Eiszeitjahrtausenden ihnen den ewigen Frühling gebracht hatte, und gaben die Sonnenlaufbahn wieder, wie sie sich in den nordischen Gebieten ihrer Urheimat darstellte. Im sonnigen, heißen Süden, wo man die Wohltat der Sonne nicht so zu schätzen wusste, sondern lieber ihre glühenden Strahlen floh, ging die runde und elliptische Form der heiligen Berge allmählich in die eckige über, und es entstanden die eckigen Stufenberge und Pyramiden. Diese waren also ursprünglich Sonnenheiligtümer und dienten als Tempel und auch als Sternwarten. Erst später hat sich ein seltsamer Brauch eingeschlichen. Als es bei der riesenhaften Ausdehnung der atlantischen Kolonie nicht mehr möglich war, die Leichen der angesehenen Führerpersönlichkeiten in den atlantischen Himmel zu bringen, da begrub man sie in dem eigenen Heiligtum, im eigenen Himmelsberg, in eigens erbauten Pyramiden, wie man sie in allen Kolonien des atlantischen Weltreiches noch antrifft. Es ist bekannt, dass ägyptische Könige sich Pyramiden als Begräbnisstätten bauen ließen. Daraus lässt sich erschließen, welche großen Zeiträume für die dem ursprünglichen Zweck gewidmeten Pyramiden sich ergeben. Nicht nur die Stellung der Pyramiden nach den Himmelsrichtungen, sondern alle Ausmaße, Winkel, Gänge und Kammern sind nach Zahlen und Verhältnissen gebaut, die ein außergewöhnliches himmelskundliches Wissen voraussetzen. Alles deutet auf Atlantis als den Hauptsitz der Pyramidenbaukunst. Bemerkenswert ist, dass die meisten Pyramiden in der atlantischen Kolonie Mittelamerika gefunden wurden. Der Brauch, Pyramiden zu erbauen, vererbte sich bis in die Zeit der Inkas herein. Die riesigen Pyramidenbauen der Kaziken-Residenz des von den Inkas zerstörten Chimu-Reiches dienten als Grabstätten und enthielten zahlreiche Gänge, Kammern, Nischen und Gewölbe, in denen die Chimus ihre Toten beizusetzen pflegten. Zugleich enthielten sie Schätze der Kaziken am Tempel. Aus einer dieser Pyramiden holte 1567 ein spanischer Eroberer so viel Gold und Silber, dass er dem Staat an Abgaben 4,5 Millionen Mark zahlen konnte. Manche dieser künstlichen Pyramidenbauten waren bis zu 70 Meter hoch und trugen in der Regel auf der Spitze einen Tempel. Großartige Pyramiden finden sich insbesondere im Izamal auf Yucatan. Eine derselben trägt bezeichnenderweise den Namen Gesicht der Sonne. Alle diese Bauwerke beweisen den Zusammenhang der alten Kulturen mit der atlantischen und diese als die Mutter der übrigen. Die Pyramiden in den atlantischen Kolonien sind eckig. Drei- und viereckig, weichen also von dem ursprünglichen Vorbild auf Atlantis ab. Der Himmelsberg auf Atlantis war noch ein getreues Abbild der von den Aias in den Polländern errichteten Heiligtümer, gedacht als Nachahmungen des Himmelsgewölbes und der Sonnenlaufbahn. Dass nun die Pyramiden, diese Nachahmungen des atlantischen Himmelsberges, die ursprünglich kreisförmige oder elliptische Form der arischen Heiligtümer, welche sich im nördlichen Europa bis in die christliche Zeit hinein erhielten, verlassen haben und sich der eckigen Form zuwandten, beweist, dass vielen südlichen Ariern das Bild des Sonnenlaufes, wie es ihre Vorfahren in den nördlichen Polländern erblickten, in der Erinnerung verschwunden war. Die kreisförmige und elliptische Form der arischen Heiligtümer, von denen sich noch Tausende im nördlichen Europa befinden, ist uralt und älter als der Stufenberg auf Atlantis. Die Erdpyramiden in Amerika stammen nach den gemachten Funden aus einer Zeit, in der der Mensch da selbst noch mit dem Mammut oder Mastodon zusammenlebte und sich schon im Übergang von der Stein- zur Kupferbearbeitung befand. Das führt freilich zu der Annahme eines ungeheuren Zeitraumes für die Kultur der Pyramidenerbauer, eines Zeitraumes, der uns nicht verwunderlich erscheinen darf, wenn uns unzählige wissenschaftliche Funde in Amerika beweisen, dass der Mensch schon während der Tertiärzeit auf amerikanischem Boden existiert hat und sowohl in Nordamerika wie auch in Südamerika mit vorweltlichen Tieren zusammenlebte, welche er mit rohen Steinwaffen bekämpfte, wenn also die Anfänge menschlicher Kultur in Amerika schon 1 Million Jahre und noch weiter zurückgeführt werden können. Die Kultur der Atlanta geht also, nachdem die Pyramidenbauten erst Äußerung der arisch-atlantischen Kultur sind, zweifellos auf eine sehr frühe Zeit zurück. Sowohl die Religion als die ringförmigen Bauten der Atlanta und die stufenförmige Ausstattung des Himmelsberges erinnern an ihre Urheimat in Nordeuropa. Daher ist auch die Anschauung von Tschetsch, die Arier stammten aus Atlantis, eine irrige. Atlantis war lediglich eine der vielen Siedlungen der Germanen, und zwar die für die germanische Weltkultur bedeutungsvollste. In Ägypten erhielten nur die Fürsten Gräber in den Pyramiden. Die übrigen Sterblichen mussten sich mit Felsengräbern eingehauen in die Randgebirge der libyschen Wüste westlich von Ägypten begnügen. Man fuhr die Leichen in alter Erinnerung an die Überführung nach Atlantis über das Weltmeer, über den Nilstrom oder über einen künstlichen See nach Westen zu, dorthin, wo die Sonne versinkt. So erklärt sich der seltsame Brauch ganz ungezwungen. Wer eine gut erhaltene, aus Erde künstlich aufgeschüttete Pyramide in Deutschland sehen will, der besuche den schon von der Bahnstation Kissing-Augsburg auf eine Stunde Entfernung sehr auffällig erscheinenden Burgstall in Kissing bei Augsburg, ein Pyramidenheiligtum mit vorgelagerter Ekliptikellipse. Das augenscheinlich aus arischer Zeit stammende künstliche Erdwerk sieht einer amerikanischen Erdpyramide, dem großen Mount bei Miamisburg in Ohio, merkwürdig ähnlich. Wie die in Amerika zu ungezählten Tausenden vorhandenen künstlichen Erdpyramiden ist auch die Kissinger Pyramide mit einem unterirdischen Gang versehen. Ob auch wie jene und wie der atlantische Himmelsberg und wie die ägyptischen Steinpyramiden mit einer Grabkammer, das müsste erst durch nähere Untersuchung festgestellt werden. Wahrscheinlich ist es. Zwei Erdpyramiden in abgestumpfter Kegelform finden sich auch auf dem Hesselberg in Mittelfranken. Sie wurden früher irrtümlicherweise für römische Sperrforts angesehen, haben aber wie die großartige Ringwallanlage aus germanischer Vorzeit mit Befestigungsanlagen nichts zu tun. Prachtvolle Erdpyramiden aus urgermanisch-atlantischer Zeit stehen noch in Deutsch-Österreich. Der Tumulus von Großmugel und der Tumulus von Deutsch-Altenburg. Auch riesige Stufenpyramiden sieht dort das erstaunt in ungeheure Geschichtsfernen zurückschweifende Auge. Der Götzenberg, eine Stufenpyramide auf kreisrunder Basis, und der Hausberg in Niederösterreich auf 12.000 Quadratmeter quadratischer Grundfläche. Letzterer trägt oben zwei Pyramiden, eine auf kreisrunder und eine auf quadratischer Basis. Schon die kurze Betrachtung der Pyramidentempelberge lässt eine gleiche vorgeschichtliche Kultur von eigenartig religiösem Gepräge durch die ganze Welt hindurch ahnen. In Abschnitt 24 und 25 werden Beweise für das tatsächliche Vorhandensein derselben erbracht werden.